ihr werdet uns nicht los, wir machen weiter, bis wir kalt sind. Rap die Suppe, wir das Salz drin. Bruder, es ist alles noch beim Alten. Und du sagst bitte, bitte nicht schon wieder diese zwei Gestalten. Du die Wunde, wir das Salz drin. Dicker, es ist alles noch wie damals mit 13. Wenn ich das Mic nehm, dann flutscht das wie Anal mit Gleitcreme. Es ist, als blieb die Zeit stehen. Jedes Battle mach ich klar mit einem Arm im Vorbeigehen. Ich halt für Rap die Fahne hoch, all die Jahre schon. Und wenn ich da bin, haben sie immer noch die Arme oben. Und ich hab immer noch die Welt in meinem Fadenkreuz. Bedeutet, ich bin noch derselbe, nur der Bart ist neu. Bruder, vergiss mal diesen ganzen neuen Kinderkram. Mit so viel Talent, wie wir beide im kleinen Finger haben. Wir teilen uns den Kuchen und ihr Wichser kriegt nix. Habibi, ja, es ist wie es ist. Es ist alles noch beim Alten. Und ihr werdet uns nicht los, wir machen weiter, bis wir kalt sind. Rap die Suppe, wir das Salz drin. Bruder, es ist alles noch beim Alten. Und du sagst bitte, bitte nicht schon wieder diese zwei Gestalten. Du die Wunde, wir das Salz drin. Dicker, es ist alles noch beim Alten. Hab einen falkenähnlichen Blick auf den Rest hier. Die strippen jetzt in der Rüstung, die golden schimmert und glänzt. Sie finden keinen Frieden, hängen wie Fliegen fest im Spinnennetz. Ihres Image-Raps in der Hoffnung, dass sich der Fame erzwingen lässt. Mir nur drohen, meine Thron zu stößen, genügt nicht wirklich. Eulen, die ihr wollt, sind lieber mit dem Typen über 40. Hashtag Backen. Haben geackert für die Batzen, wuchsen über uns hinaus, aber wir werden nicht erwachsen. Wer hat was gesagt, bin er taub, doch nicht wegen dem Alter. Die beste Zeit deines Lebens ist bei mir lediglich Alltag. Stani hoch 1000, quatsch mal weiter von Money Münchhausen. Old School, Lesser, der Tyrannosaurus, guck. Es ist alles noch beim Alten. Und ihr werdet uns nicht los, wir machen weiter, bis wir kalt sind. Rap die Suppe, wir das Salz drin. Bruder, es ist alles noch beim Alten. Und du sagst bitte, bitte nicht schon wieder diese zwei Gestalten. Aha. Du die Wunde, wir das Salz drin. Dicker, es ist so, wir haben im Bunker schon regiert, den Untergrund rasiert. Sie haben uns analysiert, studiert und dann ungeniert kopiert. Guck, ihr rappt alle wegen ihm und wegen mir. Rappen können sie ja. Schade, dass es niemand interessiert. Seine Mama gönnt nicht mal. Ihr wart auf Agro, ihr habt Optik geschoben. Der erste Schock ist verflogen, doch immer noch sind wir oben. Rapper sind angsterfüllt, hocken am Boden, Hoffnung verloren, hören den Lockruf des Todes. High von der doppelten Dosis. Mein lieber Träumer, weiter. Alles, was du haben möchtest, hatte ich schon. Du bist mein Klon, also quatsch nicht so. Wasch den Thron. Damals mit den Jungs draußen auf dem Hof. Heute hat der Straßenjunge Haus und Boot. Doch es ist alles noch beim Alten. Und ihr werdet uns nicht los, wir machen weiter, bis wir kalt sind. Rap die Suppe, wir das Salz drin. Bruder, es ist alles noch beim Alten. Und du sagst bitte, bitte nicht schon wieder diese zwei Gestalten. Du die Wunde, wir das Salz drin.